Questcast. Die Notizen der Dr. Bernstein. In Ordnung. Wo sehen Sie sich denn in 10 Jahren? Rutsche ich mit beiden Händen in eine offene Leiche. Ach, mir geht es heute eigentlich ganz gut. Ich bin natürlich sehr erfreut, meinen Hund wiederzusehen, auch wenn er sich jetzt ein bisschen anders bewegt als vorher. Aber ansonsten geht es mir eigentlich gut, würde ich sagen. Wie gehen Sie denn damit um, Ihren Geist mit einem außerweltlichen Schlangenwesen geteilt zu haben? Sagen Sie einfach das Erste, was Ihnen in den Kopf kommt, verbalisieren Sie Ihre Gedanken und Emotionen. Es ist nicht so wirklich greifbar für mich, würde ich sagen. Also ich weiß irgendwie, dass es passiert ist. Ich habe gewisse Erinnerungen daran. Ich habe aber auch gewisse Erinnerungslücken, wo ich einfach nicht mehr so genau mich erinnern kann. Und es fällt mir noch so ein bisschen schwer, das so für mich als real anzuerkennen. Ich weiß zwar, dass es so ist, aber das ich es auch wirklich so für mich akzeptiere und verstanden habe, das hängt so ein bisschen nach. Die Leute haben mich für verrückt gehalten. Sie dachten irgendwie, ja, der hatte eine Affäre und ist abgehauen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da was anderes vorgefallen ist. Und das bleibt mir wohl noch lange im Gedächtnis. Dieses Gefühl, dass andere Leute mir nicht glauben, dass da etwas ist. Etwas, was vielleicht ungewöhnlicher ist, als sich andere vorstellen können. Was sehen Sie denn in diesem Bild? Sagen Sie das Erste, was Ihnen dazu einfällt, der erste Gedanke, die erste Emotion. Verbalisieren Sie das einfach. Es gibt keine falschen oder richtigen Antworten hier. Einfach drauf los. Spontan würde ich sagen, ein Gehirn von hinten. Ein Gehirn. Eventuell Ihr Gehirn. Sehen Sie da Ihr Gehirn da drinnen? Oder ein Gehirn, was Sie auf Helgoland gesehen haben?